Weißt du, wer deine wichtigsten Kunden sind? Die mit dem meisten Umsatz? Falsch. Denn es sind deine Mitarbeitenden. Warum dem so ist und was es dir bringt, erzähle ich dir in dieser Folge. Der gute Geist deines Unternehmens. Willkommen zum Podcast. Du erfährst hier kostenlos, warum ein guter Geist für ein außergewöhnlich erfolgreiches Unternehmen unabdingbar ist. Also für alle, die den normalen Weg verlassen möchten und einen optimalen Weg einschlagen wollen. Folgende Geschichte verdeutlicht nochmals die Probleme, die entstehen, wenn das Unternehmen von außen nach innen funktioniert und somit automatisch eine Trennung von Mitarbeitern und Kunden zur Folge hat. Beziehungsweise, wenn die Kunden erste Klasse fahren und die Mitarbeiter nur Holzklasse. Ein ehemaliger Geschäftspartner, nennen wir ihn an dieser Stelle Herrn Rauch, wollte im Dezember als Weihnachtsgeschenk Lebkuchen an die wichtigsten Kunden verschicken. Er kam mit der Idee auf mich zu und wollte meine Meinung wissen. Ich fand die Idee gut, nicht sehr gut, aber in Ordnung, wenn Folgendes gemacht wird. Alle Mitarbeiter erhalten von uns Geschäftsleitern vorab einen Lebkuchen, persönlich. Dann lassen wir alle zusammenkommen und informieren darüber, dass diese Lebkuchen auch an die Kunden verschickt wird. Herr Rauch schaute mich verdutzt an und meinte, dass ich ihn nicht richtig verstanden hätte. Es gehe um die Kunden, nicht um unsere Mitarbeiter. Ich gab zu verstehen, dass ich dies schon wisse, aber der Überzeugung sei, dass man die Mitarbeiter wie Kunden behandeln soll, weil diese dann ja unsere Kunden begeistern werden. Herr Rauch meinte jedoch, dass die Kunden wichtiger seien und die Lebkuchen schon genug Geld kosten würden. Zudem erhielten die Mitarbeiter jeden Monat Lohn, damit sie das tun, was man von ihnen verlangt. Nun wechselte ich das Thema und Herr Rauch zog sein Ding durch. Gesagt, getan, einen Monat später waren die Lebkuchen verschickt und die ersten Kunden bedankten sich für die feine Überraschung. Der Dank ging natürlich an die Mitarbeiter, die mit den Kunden beispielsweise telefonisch in Kontakt traten. Nun stellen Sie sich Frau Müller vor und wie verdutzt diese Mitarbeiterin von Herrn Rauch wohl sein muss, wenn ein Kunde wegen eines Projektes anruft und sich bei der Gelegenheit bei Frau Müller bedankt, sie aber keine Ahnung hat, um was es für Lebkuchen es sich handelt. Es gab natürlich schnell einen internen Tumult. Und nach wenigen Stunden wussten alle, dass Herr Rauch wohl Lebkuchen verschickt hatte. Das Dumme an einer solchen Situation ist, dass sich die Mitarbeiter selbst um des Rätsels Lösung der Kundengeschenke bemühen mussten. Dass ein Unternehmer mit solchen Aktionen das Vertrauen seiner Mitarbeiter verspielt, liegt auf der Hand. Immer wieder sehe ich, dass die Verkäufer darin geschult werden, Kunden zu überraschen und zu gewinnen. Zahlreiche Anbieter solcher Marketingagenturen tummeln sich auf dem Markt. Das halte ich auch für okay. Allerdings sollte mit den restlichen 90% der Mitarbeiter ebenfalls wertschätzend umgegangen werden. Nicht nur mit den Verkäufern, die in Kundenkontakt haben. Sprich, die Mitarbeiter sollten wie Kunden behandelt werden. Denn sie sind deine Kunden, sogar die wichtigsten, und zwar alle. Eigentlich ist es einfach. Wenn wir begeisterte Kunden wollen, die uns uneingeschränkt weiterempfehlen, brauchen wir mindestens so begeisterte Mitarbeiter oder eben Markenbotschafter. Alles andere ist verpuffte Energie und hoch ineffizient. Wenn also die Mitarbeiter mindestens so wie die Kunden behandelt werden, wird viel weniger Zeit und Geld notwendig sein, um die Kunden zu begeistern. Am effizientesten ist dieser Prozess, wenn der Unternehmer und die Führungscrew ein solches Bewusstsein entwickelt haben und vorleben. So braucht es auch keine speziellen Schulungen, denn es wird vorgelebt. Und zum Vorleben sind Werte, Ziele und Visionen unbedingt erforderlich, denn diese geben dem Führungsteam Halt und Orientierung und somit auch allen Mitarbeitern. Wenn wir also unsere Mitarbeiter wie Kunden behandeln, wird unser Unternehmen doppelt attraktiv. Einmal für neue, potenzielle Arbeitnehmer und auf der anderen Seite auch für Kunden. Mehr und mehr dreht sich der Nachfragemechanismus zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Schon heute sind die Arbeitgeber gezwungen, ein attraktives Unternehmen zu präsentieren. damit es genügend passende Mitarbeiter für sich gewinnen kann. Wenn du deinen zukünftigen Mitarbeitern die erste Klasse anbietest und dies anhand von Beispielen belegen kannst, ziehst du automatisch mehr passende Mitarbeiter an. Wenn du die Mitarbeiter Holzklasse fahren lässt und die Kunden in der ersten Klasse Platz nehmen dürfen, entsteht eine unausweichliche Kluft. Egal in welchen Ländern Umfragen zur Arbeitsplatzzufriedenheit durchgeführt werden, in den oberen Rängen herrscht Einigkeit. Wertschätzung, ein gutes Team und sinnstiftende Tätigkeit stehen ganz oben auf der Wunschliste. Und erst dahinter kommt der Wunsch nach einem entsprechenden Lohn. Und dennoch versucht die Mehrzahl der Arbeitgeber, Mitarbeiter mit Lohn anzuziehen. Und dies nur, weil es vordergründig einfacher ist, neue Leute zu finden. Dass diese dann aber schnell wieder abspringen, wird außer Acht gelassen. Doch neben diesem Negativbeispiel gibt es auch viele positive Beispiele. Einige unserer Kunden haben sogar eine Warteliste für neue Mitarbeiter. Und je attraktiver dein Unternehmen wird, desto länger wird die Liste. Natürlich bekommen das auch die Kunden mit. Diese wiederum wollen mit begeisterten Unternehmen bzw. Menschen zusammenarbeiten. Aussagen wie diese sind keine Seltenheit. Ihre Mitarbeitern zuzuschauen, wie sie sich ins Zeug legen, ist eine wahre Freude. Bei solchen Aussagen wirst du es beim nächsten Auftrag leichter haben. Auch wenn du etwas teurer bist als deine Mitbewerber sogar. Unternehmen kaufen Produkte oder Dienstleistungen von Unternehmen, weil sie selbst darin keine Kernkompetenz besitzen. Doch hinter jedem Unternehmen stehen Mitarbeiter. Also kaufen Menschen von Menschen. Und dabei spielt das Vertrauen eine sehr große Rolle. Die Kosten sind das eine, das andere ist jedoch das Vertrauen. Menschen wollen wenig Risiko eingehen und kommen daher zu dir zurück, wenn das Vertrauensverhältnis stark ist. Die Kosten bzw. der Preis ist nach wie vor wichtig. Er kann aber bis zu einem gewissen Grad mit Vertrauen kompensiert werden. Darum ist das billigste Angebot selten das günstigste. Wenn deine Mitarbeiter also auch deine Kunden sind, gilt es selektiv mit neuen Mitarbeitern umzugehen. Denn sie müssen zu deinem bestehenden Team passen. Lasse neue, mögliche Mitarbeiter 1 bis 3 Tage zur Probe arbeiten. So werden diese erfahren, dass die erste Klasse kein bloßes Lippenbekenntnis ist und dein Team und du selbst lernst den neuen Menschen kennen. Auf der Basis kannst du entscheiden, ob er wirklich zu deinem Unternehmen passt. Du hörtest einen kostenlosen Podcast aus dem Buch «Der gute Geist deines Unternehmens». Hat es dich inspiriert, deinen guten Geist deines Unternehmens zu aktivieren? Willst du dein Unternehmen von normal zu optimal entwickeln? In meinem Buch, welches auch als Hörbuch erhältlich ist, findest du 52 erfrischende und sofort umsetzbare Kapitel für dein Unternehmen. Und das Beste? Aktiviere nun die aus dem Podcast gewonnenen Impulse direkt in dein Unternehmen dank kostenlosen Checklisten und Arbeitsblättern unter www.brunoarecker.com.